Drangheta, Schneesturm und das große Verbrechen. Mafiosi aus allen größeren kriminellen Vereinigungen in Italien handeln mit Kokain. Und mindestens seit den 80er Jahren gehen sie zu diesem Zweck auch Geschäftsverbindungen untereinander ein. In den 90er Jahren, als der Kokainmassenkonsum gerade anlief, wurde die Drangheta marktführend im Kokainsektor. Es ist in der Tat hauptsächlich dem Kokain geschuldet, dass die Drangheta heute im Ruf steht, Italiens reichste Mafia zu sein. Angesichts des globalen Netzwerks der Drangheta überrascht es kaum, dass Journalisten in Italien sie oft als Kokain-Multi oder internationale Holding bezeichnen. Doch sind dies Begriffe, die allzu stark vereinfachen. Wie der Heroinschmuggel der Cosa Nostra in den 1970er und 1980er Jahren ist auch das Kokaingeschäft der Drangheta kein einzelnes Wirtschaftsunternehmen. Es gibt nicht das eine Zentrum, von dem aus der Drogenhandel abgewickelt wird, auch keinen allgemeinen Kokainkönig. Kalabrische Mafiosi haben ein kompliziertes, äußerst flexibles Gefüge aus Zellen und Netzwerken geschaffen, aus mehr oder minder flüchtigen Konsortien und Partnerschaften. Eine der signifikantesten Entwicklungen der letzten Jahre ist die Tatsache, dass die übliche Gleichgültigkeit Italiens angesichts der Bedrohung durch die Drangheta allmählich verschwindet. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die Aktionen der Drangheta selbst. Im Oktober 2005 wurde der zweite Vorsitzende der kalabrischen Regionalversammlung, Francesco Fortunio, in Locri ermordet. Es war der spektakulärste Mafiamord an einem Politiker im 21. Jahrhundert. Die Ereignisse in Duisburg 2007 erregten sogar noch größeres Aufsehen. In den frühen Morgenstunden des 15. August wurden 6 Männer kalabrischer Herkunft, der jüngste ein 16-jähriger Junge, vor einem italienischen Restaurant in ihren Fahrzeugen hingerichtet. Ihre Tode waren der Schlussakt einer 16 Jahre währenden Fehde zwischen zwei Gruppierungen der Drangheta, beide in San Luca auf dem Aspromonte heimisch. Die Wucht der Fehde hatte sich auch auf die Ableger der Clans in Deutschland übertragen. Wichtige Indikatoren für Italiens neu entdeckte Furcht vor der Drangheta folgten auf dem Fuß. 2008 erstellte ein kalabrischer Mitte-Links-Politiker den ersten umfassenden Bericht über die parlamentarische Untersuchung in Sachen Drangheta, etwa 130 Jahre nachdem sie das Gefängnissystem verlassen hatte. Die Sichtbarkeit der kalabrischen Gangster in aller Welt hat ebenfalls zugenommen. Im Juni desselben Jahres schloss Präsident Bush sie in den Foreign Narcotics Kingpin Designation Act mit ein, eine Art schwarze Liste ausländischer Drogenhändler. Die Ermittlungsrichter der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft im Bezirk Reggio Calabria, der Pool, haben unlängst Erfolge erzielt, die der erwachten Neugier der Öffentlichkeit Rechnung tragen. Genau wie für Sizilien kann man die außergewöhnliche Überwachungsarbeit, die dort von den Carabinieri geleistet wurde, auf YouTube bewundern. Der denkwürdigste Clip zeigt eine Gruppe von Männern, zumeist mittleren Alters, und allesamt so leger gekleidet, als schlenderten sie nur die Straße entlang zu ihrem örtlichen Circolo, um eine Runde Karten zu spielen oder ein Glas Wein zu trinken. Man sieht, wie sie vor einer kleinen weißen Madonnenstatue innehalten, die auf einer 2 Meter hohen steinernen Säule thront. Für jeden, der schon einmal in Polsi war, ist der Ort unverwechselbar. Es ist das mittelalterliche Madonnenheiligtum auf dem Aspromonte. Staatsanwälten zufolge, und bisher haben die Gerichte ihrer Darstellung zugestimmt, geschieht nun das, was ein sakraler Moment im Lebenszyklus der Drangheta ist. In jedem Jahr mischen sich Bosse aus ganz Kalabrien unter die Pilger, um die Ernennung hochrangiger Mitglieder der kalabrischen Mafia zu ratifizieren. Sobald sie sich alle vor der Muttergottesstatue versammelt haben, bilden die Männer auf dem grobkörnigen Film langsam einen Kreis und lauschen andächtig, während der Älteste seinen Glaubenssatz spricht. »Was wir hier haben, würde ohne mich nicht existieren. Ich wurde 4 Jahre vor allen anderen mit der Santa ausgezeichnet. Dann gaben sie mir den Vangelo. Es gibt eine Regel. Die Ämter können nicht irgendwann vergeben werden, sondern nur 2-mal im Jahr und nur in der Gemeinschaft. Wir müssen alle beisammen sein. Das große Verbrechen gehört nicht nur einem allein. Es gehört allen. Santa und Vangelo sind hochrangige Blumen bzw. Gaben der Drangheta. Bleibende Statussymbole, jedes durch ein besonderes Initiationsritual gekennzeichnet. Diese Gaben verschaffen ihren Trägern Zugang zu höheren Positionen oder Ämtern im Führungsgremium der Drangheta, dem großen Verbrechen, auch als Verbrechen oder Provinz bekannt. Der Mann, der dabei gefilmt wurde, wie er sich im September 2009 an den Kreis der Dranghetisti in Polsi wandte, war der 79-jährige Domenico Oppidisano, der kurz zuvor zum Capocrimine, Boss des Verbrechens, gewählt worden war, das höchste Amt der Drangheta. Oppidisano wurde festgenommen und zu 10 Jahren Haft verurteilt. Ein Berufungsverfahren ist im Gang. Was tut das große Verbrechen genau? Und wie mächtig ist der Capocrimine? Wie ein reuiger Drangetista unlängst erklärte, steht es dem großen Verbrechen nicht zu, sich in das kriminelle Alltagsgeschäft einzumischen. In Kalabrien kommen sie nicht etwa zusammen, um zu fragen, was sollen wir tun oder sollen wir die Lieferung aus Kolumbien ins Land bringen. Sie treffen sich ausschließlich, um die Ämter zu wählen. Aber nicht um zu bestimmen, was wir tun oder wen wir töten sollen. Solche Entscheidungen werden von den Städten und Dörfern getroffen. Den Lokali. Die Menge der Filmclips über das große Verbrechen, die 2009 von den Carabinieri aufgenommen wurden, reicht aus, um einem Historiker Gänsehaut zu verursachen. Noch nie gab es eine derart direkte Aufnahme von der Jahresversammlung der Drangheta. Im Zuge der vergangenen 100 Jahre sind immer wieder fragmentarische Beweise zum Polsi-Gipfel aufgetaucht und Gerüchte gab es zuhauf. Doch vor der Operation Crimine war es niemandem gelungen, die tatsächliche Funktion dieses Gremiums zu bestimmen, das regelmäßig auf den höheren Lagen des Aspromonte tagte. Bis zum heutigen Tag gibt es keinen Präzedenzfall in Italien, der zweifelsfrei nachgewiesen hätte, dass die Drangheta tatsächlich existiert, als eine Bruderschaft mit einer Struktur und einem Koordinationsorgan, nicht als lose Ansammlung krimineller Banden, die zuweilen flüchtige Bündnisse schließen. Ziel der Operation Crimine ist es, solch einen Präzedenzfall zu schaffen. In anderen Worten, die Drangheta wartet noch immer auf eine definitive gesetzliche Beschreibung ihrer Funktionsweise, wie sie der Mammutprozess von Falcone und Borsellino für die Cosa Nostra schuf. Italien ist erst allmählich bereit, einen kriminellen Geheimbund anzuerkennen, der, ähnlich wie die Cosa Nostra, fast sicher seit über 100 Jahren existiert. Die Drangheta ist zweifellos Italiens derzeit mächtigste Mafia. Dank der jahrelangen Vernachlässigung durch den Staat und die öffentliche Meinung hat sie ihr Heimatterritorium unerbittlich im Griff, eine Fähigkeit ohnegleichen entwickelt, andere Regionen und Länder zu kolonisieren, und verfügt über gewaltige Reserven an Drogengeldern, die es ihr gestatten, die legalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen zu beherrschen. Und dennoch bleibt sie für die Ermittler ein weitgehend unerforschtes Neuland. Kalabrien muss erst noch die reiche Anti-Mafia-Kultur entwickeln, die mittlerweile in Sizilien blüht.